Schwitzer Punk, bis du nach Panama fliegst. Wurzelbäume Bäume schlägst, dich drehst wie ein Adana-Spieß. Rapper schreien, wenn ich Vokale spucke. Ich trampel so lang auf dir rum, als war dein Fick-Scheiß-Gesicht in der Tomatensuppe. Schick deine harte Truppe, komm mit deinem ganzen Block. Das ist absurd, wie wenn ein Wellensittich-Panzer stoppt. Du gegen mich, ist wie schwul gegen Sick. Du kriegst einen Schuh ins Gesicht, als ob eine Kugel dich trifft. Du bist cool und auf Piff, aggressiv und auf Anabol. Für dich ist ein Satz ohne Fehler schon ein Hammerflow. Wieso ist dieser Mann so fly? Gib mir ein Mic und ich bin herzlos und rough wie Robocop und Rambo 2. Ich bin schon fresh, wie meine Stimme schon sagt. Dein Demo interessiert mich nicht wie die Klingeltoncharts. Rap mir bitte nicht in Toto Freak. Geh woanders ciphern, ich hab keine Zeit für Rapper. Ich hab nur noch Zeit für Scheine. Ich hab Grund mit euch down zu sein. No, nein, steck das Mic in dein Popo rein. Gib mir einen Grund und ich trippel euch Fregels. Ihr wollt spitten und battles, ich komm wie ein Tritt in die Fresse. Ja, yeah, ja, yeah.